Die Ausländer würdigen den großen Präsidenten Kim Il-sung hoch. Der Sekretariatsleiter des Internationalen Sozialideologie-Instituts betonte, ein großer Politiker wie Präsident Kim Il-sung, der lange Zeit die Partei und den Staat siegreich geführt und dabei eine starke politische Garantie für den Sieg der Sache der Souveränität geschaffen habe, sei beispiellos in der Menschheitsgeschichte. Der Vertreter des japanischen Ehime-Instituts für gegenwärtige Korea-Frage sagte, in der Geschichte habe es zahlreiche Denker und Staatsführer gegeben, doch nicht so einen großen Mann wie Präsidenten Kim Il-sung, der eine großartige Ideologie begründet habe, die den Gipfel in der Ideengeschichte der Menschheit bilde. Der Koordinator der Organisation der Kommunisten Italiens und der Vertreter der belgischen Zweigstelle der Gesellschaft für Freundschaft mit Korea hoben hervor, Präsident Kim Il-sung, der auch in der letzten Zeit seines Lebens dafür energisch gearbeitet habe, den Koreanern ein vereinigtes Vaterland zu schenken, werde im Herzen der Menschheit ewig fortleben.